Dementsprechend sollten Risikokommunikatoren ihre Botschaften so gestalten, dass diese den narrativen Vorlagen der unterschiedlichen Gruppen entsprechen. Denn erst wenn die Form ihnen kulturell entgegenkommt, werden die Inhalte innerhalb der Gruppen Beachtung finden. Jede Gruppe pflegt dabei eigene, verführerisch plausibel klingende Narrative, welche die eigene Sicht bestätigen, oft mit Hilfe eingeübter Archetypen und Masterplots. Erstens: Die Rivalität zwischen Ökologie und Ökonomie. Fälschlicherweise werden Ökologie und Ökonomie gerne gegeneinander ausgespielt. Erstens, weil der Masterplot der Rivalität einen Konflikt intuitiver macht. Zweitens, weil wir uns kognitiv schwer damit tun, Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen, die sich für uns auf langfristige Sicht rentieren. Die kurzfristigen Verluste, welche Teile der fossilgetriebenen Wirtschaft, beispielsweise die Automobil- oder Ölbranche, verzeichnen würden, werden als so furchteinflößend dargestellt, dass sie die Zukunft, die wir durch die Rettung der Welt erwirtschaften können, seltsam verzwergen. Die Veränderung des Status quo fordert uns zu stark heraus, als dass uns der Vorteil durch einen positiven Wandel auf abstrakter Ebene attraktiv erschiene. Das simpelste Argument: Wenn es keine lebensfähige Erde mehr gibt, wird es auch keine Wirtschaft mehr geben, die man noch schützen kann, verfängt nicht. Ein Grund hierfür ist die von Daniel Kahneman erforschte sogenannte Verlustaversion, die bedingt, dass Menschen in Entscheidungssituationen viel empfindlicher auf Verluste als auf Gewinne reagieren. Die Verlustaversion wird durch die behauptete Rivalität zwischen Ökologie und Ökonomie besonders gefördert. Menschen glauben, dass sie sich für eines von beiden entscheiden müssen und schlagen sich deshalb auf die Seite der Ökonomie, weil ihnen das im Rahmen ihres persönlichen Vorteils plausibler erscheint. Die Klimakrise in ihrer Abstraktheit ist insofern das perfekte Beispiel einer Verlustaversion. Jetzige Defizite und Einschränkungen für zukünftige Gewinne schmerzen ganz konkret, wohingegen Zukunft immer per se unsicher ist. Die Gegenwart will also unbedingt ausgekostet werden.